Sony hat gewonnen, der Käufer verloren. Computerhersteller dürfen weiterhin Software auf ihren Rechnern vorinstallieren. Denn das ist keine unlautere Geschäftspraxis, urteilten die Richter des Europäischen Gerichtshofs. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass ein Computerhersteller, in diesem Fall Sony, nicht auf die speziellen Wünsche eines einzelnen Käufers eingehen muss. Das Unternehmen kann sein Produkt anbieten, wie es möchte, muss aber darüber informieren, welche Programme bereits aufgespielt sind. Das ist nachvollziehbar, meint Christian Aldenhoff, Sprecher der Verbraucherzentrale in Düsseldorf. Für uns ist es insoweit in Ordnung, als es zunächst mal um das Betriebssystem geht und darüber hinaus, dass eben über den Umfang von vorinstallierter Software entsprechend aufgeklärt wird. Also, dass der Verbraucher selber eine informierte Entscheidung treffen kann. Eine informierte Entscheidung? Die hätte der Kläger auch treffen können, meinen die Richter des Europäischen Gerichtshofs. Der Franzose hatte sich 2008 einen Sony-Laptop mit einem Windows-Betriebssystem und anderen Programmen gekauft. Weil er diese Software nicht haben wollte, stimmte er den Nutzungsbedingungen nicht zu und forderte stattdessen das Geld für die Software von Sony zurück. Eine pauschale Summe von 450 Euro, die vom Kaufpreis abgezogen werden sollte. Darüber hinaus forderte der Franzose Schadenersatz in Höhe von 2.500 Euro, weil er die Methode des Herstellers für eine unlautere Geschäftspraxis hielt. Sony lehnte ab, der Mann zog vor Gericht. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs sind der Ansicht, dass der französische Kunde vor dem Computerkauf ausreichend über die aufgespielten Programme informiert wurde. Und er habe die Möglichkeit gehabt, das gekaufte Gerät abzugeben und das Geld vom Hersteller zurückzubekommen. Darüber hinaus seien die meisten Kunden mit vorinstallierter Software zufrieden, meinen die Richter, weil sie das Gerät dann sofort nutzen können. Diese Ansicht ist auch die Verbraucherzentrale, sagt Sprecher Christian Aldenhoff. Man müsse bedenken, dass gerade im Fall des Betriebssystems viele Verbraucher auch eigentlich ein Interesse daran haben, direkt den Rechner anmachen zu können und zu starten, ohne dass sie sich jetzt eigenhändig nochmal ein Betriebssystem erstmal da installieren müssen, weil auch da zum Teil die technischen Kenntnisse nicht immer vorhanden sind.